Why everything is hatsky tatsky, long me tanzen akazatsky. Now let's introduce them bands, is the best in them land. Kreuzen Pierce zu spielen, Trambon, good like this. Der hat da tiefen Dipper Boys. Sie spielt da süßen silbernen Fleck, ihr abends flut ist really great. In sie spielt da in hit die blonde Schwester is Ingrid. Oi Henk is kenner schön jiddisch, is bei mir nicht kein größer Chiddisch. Henk is Benk is ganze Mache, er kann spielen vielen Tagen. Bye.